Am kommenden Montag, den 19. Januar, jährt sich der Geburtstag von Edgar Allan Poe zum 200. Male. Seine Kriminal-, Schauer- und Abenteuergeschichten, die das Unheimliche, Grauenvolle und Übersinnliche in beklemmender Spannung behandeln, machten den in Boston geborenen Schriftsteller weltberühmt, allerdings erst lange nach seinem Tod. Poe gilt heute als der bedeutendste Vertreter der schwarzen amerikanischen Romantik. Einen einzigen Roman nur hat Poe verfasst. Sein Titel: Umständlicher Bericht des Arthur Gordon Pym zu Nantucket. Der 1995 verstorbene Dramatiker Heiner Müller hatte zusammen mit dem Komponisten und Musiker Heiner Goebbels die letzten Abschnitte dieses fantastischen und apokalyptischen Reiseberichts in die Antarktis aufgegriffen. Das unter dem Titel Malstrom Südpol entstandene Hörstück, ein fulminanter Soundtrack des Komponisten und Musikers Heiner Goebbels, bildet die kochende Eiswüste Poes und vor allem den Sog, von dem der Seefahrer und Abenteurer Arthur Gordon Pym unaufhaltsam in den antarktischen Katarakt gezogen wird, in fesselnden akustisch-musikalischen Klangräumen ab. Die südliche Nebelwand heute Höhe verliert die graue Färbung.

Die Insel des großen Blutbades, ihre Bewohner, ihre Sitten, hat es nach Zweck, sie mitzuteilen. Die südliche Nebelwand, heute Höhe, verliert die graue Färbung. Das Wasser unheimlich warm, auch sieht es bedeutend milchiger aus. Heftige Oberflächenbewegung in der Nähe des Bootes, begleitet wie gewöhnlich von einem wilden Flackern am oberen Nebelrand. Das Wasser glatt, ein weißer Wir Staub fällt auf das Boot, warum auf das Wasser, Blutbad. Aschenartig. Er Keine zeigt Aschen. Seine Zähne, sie sind Der schwarz. Nebel wird ruhig, das Wasser Zalt. Glatt, Wir ein weißes Tier schwimmt vorbei. Das, das Wasser so heiß, Er zeigt dass seine die Zähne. Hand brennt, sie sind schwarz. Der Zahl, aschenartige ein Staub fällt vorbei. Pause. Die Nebelwand das Wasser nimmt so heiß, Formen dass die Hand brennt. Der aschenartige Staub, der fällt schweigend ohne Pause. Von einem riesigen Wehr am Nebelwand Himmel nimmt andere Formen an. Ein weißer Vorhang, der schweigend von einem riesigen Wehr Kein am fernen Himmel stürmt. Plötzlich Dunkelheit, ein weißer gleichzeitig Vorhang, aus der den Horizont Tiefe. Verdeckt. Kein ein Leuchten, plötzlich Dunkelheit, der Aschenregen. Gleichzeitig bei der Milch der unendlichen Geschwindigkeit ein auf die Nebelwand zu. Wir Manchmal reißt die Nebelwand und wir blicken in eine Wirbel aus Geschwindigkeit um die Nebelwand zu. Manchmal reißt die Nebelwand und wir blicken in einen Wirbel aus flackernden Bildern, wie ein Wirbel aus flackernden Bildern, wie euer Fenster Wirbel aus Fotografien in flackernden Bildern. Fotografien im Feuer. Ihre Gegenstände! Ihre Gegenstände!

Wir gleiten in dem Katarakt. Ein breiter Durchgang tut sich auf, wie zum Empfang. Hinter uns schließt sich der schäumende Nebel. Übermenschengroß eine Gestalt auf unserer Bahn. That corpse you planted. Ihre Haut ist weiß wie Schnee. Etwas greift in mein Gehirn. Oh, keep the dog. God, this beach wo. Heli-licket. Das also war Malstrom Südpol. Ein Hörstück von Heiner Goebbels nach dem gleichnamigen Text von Heiner Müller. Es sprach David Bennett. Als Musiker wirkten mit René Lussier, Gitarre und Vocal Dubs, Peter Brötzmann, Saxophon und Tarogato, Peter Holliger, Schlagzeug und Darbuka, Musik und Realisation Heiner Goebbels. Die Aufnahme entstand 1987 und ist auf dem Label ACM Records erschienen.